Achtes Kapitel. Gelesen von Schalkmar. Die Hausfrau saß da und rührte sich nicht. Es fiel ihr jetzt erst auf, wie unpassend den Gästen der Blumentopf auf dem Fensterbrett erscheinen musste. Und so verwirrt sie auch war, sie hatte doch noch Zeit zu überlegen, wie man ihn wohl am leichtesten aus dem Fenster hinaus befördern könnte. Dieser Gedanke beschäftigte sie so lebhaft, dass sie sogar die erste Frage überhörte, mit der sich einer der beiden Gäste an sie wandte, wodurch sie tatsächlich den Eindruck einer ganz in ihre Lektüre vertieften Person hervorrief. Der Mosesow musterte sie über die Schwelle mit einem scharfen Blick und wiederholte seine Frage. »Wer sind Sie? Vielleicht Frau Bisjukina selbst?« fragte er ruhig in den Saal eintretend. »Ich bin Frau Bisjukina«, antwortete die Hausfrau, ohne aufzustehen. Der Mosesow ging auf sie zu. »Ich bin der Mosesow, Ismail Petrovich der Mosesow, ein Schulkamerad Ihres Mannes, mit dem ich später wegen einer Dummheit auseinanderkam. Und dies ist der Fürst Afanasitsch Fedosievich Abanowalokow, Regierungsbeamter und Revisor aus Petersburg. Wir wollen hier allen die Hölle heiß machen. Guten Tag.« Er streckte die Hand entgegen. Sie ergriff sie, während sie mit der anderen das Buch auf die Fensterbank legte und bei dieser Gelegenheit den Blumentopf umstieß, sodass er auf die Straße kollerte. »Was ist das? Sie haben Ihre Blume zum Fenster hinausgeworfen.« »Das hat nichts zu sagen. Es war keine Blume, nur Gras zum Auflegen auf Schnittwunden, aber es taugt doch schon nichts mehr.« »Selbstverständlich taugt es nichts. Wer legt heute noch Gras auf Schnittwunden? Aber vielleicht gibt es noch solche Esel.« »Wo ist denn der Mann?« Die Bisjukina sah den Revisor an, der ohne ein Wort zu sagen auf dem kleinen Sofa Platz genommen hatte, und erwiderte der Mosesow, ihr Mann sei nicht zu Hause. »Nicht zu Hause? Na, macht nichts. Wir sprechen uns noch. Wir waren dicke Freunde, bis uns eine Dummheit auseinanderbrachte. Aber ich muss offen bekennen, Sie passen nicht zu diesem Mann. Nein, wirklich, ganz und gar nicht. Darüber ist kein Wort zu verlieren. Er ist ein Hohlkopf, weiter nichts. Und es ist sein Glück, dass Sie ihm zu dieser Stelle in der Akzise verhelfen konnten. Sie aber sind ein Prachtkerl, der alles ganz famos gedeichselt hat. Dem Mann die Stelle verschafft und... Fein ist's hier bei Ihnen«, fügte er hinzu, indem er mit einem schnellen Blick alle vom Saale aus sichtbaren Räume der Wohnung musterte. Als er in dem allen Schmuckes beraubten Kabinett die Kinderschar bemerkte, die sich an der Stelle drängte, meinte er, »Ah, so etwas wie eine Schule haben Sie hier auch. Schäbig genug ist das Zimmerchen, aber als Schulraum geht's noch.« »Zu was, Teufel, unterrichten Sie die Lausebande eigentlich?« schloss er plötzlich schroff. Die Bisjukina geriet in Verlegenheit, aber der Mosesow half ihr selbst darüber hinweg. Er ging auf die Jungen zu, fasste einen von ihnen unter das Kinn und fragte, »Na, verstehst du Erbsen zu mausen?« »Lern's, mein Junge, und wenn sie dich nach Sibirien expedieren, mag mein Segen dich begleiten. Lassen Sie sie laufen, Bisjukina. Marsch nach Hause, ihr Halunken. Fix ans Erbsenstehen.« Die Jungen kamen langsam einer nach dem anderen aus dem Kabinett und zogen im Gänsemarsch durch den Saal. Dann ging es in beschleunigtem Tempo durch das Vorhaus und über den Hof. Wozu all diese Schulen? Nichts als Zeitverschwendung. »Das finde ich auch«, sagte die Hausfrau kleinlaut. »Versteht sich. Bekommen Sie eine Unterstützung?« »Nein, wo solltet ihr auch herkommen?« »Warum nicht? Andere bekommen sie doch auch. Und das ist wohl ihr Früchtchen?« fragte er, indem er auf den herausgeputzten Jaromoschka zeigte, der eben eingetreten war. Ohne eine Antwort abzuwarten, wandte er sich an den Jungen. »Geh mal, mein liebes Goldsöhnchen, und sag dem Dienstmädchen, dass wir uns waschen wollen.« »Das ist gar nicht mein Sohn«, sagte die Hausfrau verlegen. Aber der Mosesow hörte es nicht. Er glaubte nun einmal, den Sohn der Hausfrau vor sich zu haben und hielt dieser eine Predigt, wie und wozu sie ihn erziehen solle. »Bereiten Sie ihn für den Staatsdienst vor, dass er nur keine literarischen Neigungen kriegt. Sehen Sie mich an. Ich dürfte eigentlich gar nicht Staatsbeamter sein, aber durch Hintertüren und auf Hintertreppchen habe ich mich doch rangeschlängelt. Jawohl, und bin doch früher selbst Nihilist gewesen und ärgerte mich sogar über Ihren Mann, als er Akzisenbeamter wurde. Dumm war das. Warum soll unser eins nicht Staatsbeamter sein? Als Beamter kann man sich beliebt machen, als Beamter hat man Geld, als Beamter gewinnt man Einfluss. Das ist etwas ganz anderes als die blöde Schriftstellerei. Dort muss man noch Talent haben. Hier aber wird es nur störend empfunden. Als Staatsbeamter kann ich die Leute sortieren. Was bist du für ein Kerl? Du kommst hierher und du bist so einer? Du kommst dahin. Du bist keiner von den unseren? So zwing dich, erstick dich, zerbreche dich. Und der Staat muss dafür bezahlen. Na, was starren Sie mich so an? Es kommt Ihnen wohl sonderbar vor, was ich da aus der Praxis erzähle. Die verblüffte Hausfrau schwieg. Der Gast aber fuhr fort. Ihr richtet hier Schulden ein? Naja, wenn man sich an die landesübliche Schablone der roten Hähne halten wollte, müsste man das loben. Aber der Mosesow als praktischer Mensch tut das nicht. Der Mosesow sagt, zum Teufel mit den Schulen. Sie sind vom Übel. Wenn das Volk zu lesen versteht, nimmt es die heiligen Bücher vor. Sie glauben, die Bildung gehört zu den zerstörenden Elementen? Keineswegs. Sie ist ein aufbauendes Element. Wir aber wollen vor allem zerstören. Es heißt doch aber, eine Revolution wäre jetzt bei dem Bildungsstand unseres Volkes nicht möglich, wagte die Hausfrau einzuwerfen. Zu was Teufel brauchen wir sie denn, die Revolution, wenn es auch ohne Revolution ganz nach unseren Wünschen geht? Aber sehen Sie, da steht Ihr Söhnlein und spitzt die Ohren. Warum erlauben Sie ihm zuzuhören, was die Erwachsenen reden? Das ist gar nicht mein Sohn, sagte die Dame. Nicht Ihr Sohn? Wer ist es denn? Ein Diener. Ein Diener? Und so herausstraffiert? Fix Waschwasser, du Teufelsbraten! Ist schon fertig, antwortete Jermoschka schroff, wie es ihm vorgeschrieben war. Warum hast du es denn nicht gleich gesagt? Marsch hinaus! Das ist nun wahrhaftig ein kluger Mensch, dachte Frau Daria Bisjukina, als sie wieder allein geblieben war, und starrte unverwandt nach der Tür, durch die der Mosesow hinausgegangen war. Alle anderen sind so streng, dies kann man nicht und das soll man nicht, hier aber ist alles erlaubt, alles möglich und doch fürchtet dieser Mann sich vor nichts. Mit so einem Mann zu leben wäre leicht, ja, es wäre süß, sich ihm zu unterwerfen. Der arglistige Fremde hatte das Herz Tarias völlig erobert. Alles an dem Gaste begann ihr zu gefallen. Was hatte er für eine Stimme? Wie stark war er? Überhaupt, was für ein Mann? Wie entzückend war er? Kein Silado wie ihr Gatte, kein Trantopf wie Preponski. Nein, er war entschlossen, unbeugsam, ein ganzer Mann. Der würde nie nachgeben. Er war wie der Sturmwind. Er kommt, reißt fort, vernichtet. Wo bist du nun, du armer Akziseeinnehmer? Juckt dir nicht schon die Stirn wie einem jungen Böcklein, dem die Hörner wachsen wollen? Ende des 8. Kapitels, gelesen von Schalkmar.